verlassen, suche ich den Wein des ewigen Lebens. Besessen vom Rausch der Nacht, den sterbenden Gedanken, die da. Da kreuzt ein Schatten meinen Weg, der schon ewig durch die Straße weht. Und er schweigt mich an, mit bleichem Gesicht. Wo er hingeht, wo ich hingehe, wissen wir nicht. Nun ist der Leblose lang schon vorbei. An den Häusern der blassen Laterne, so zieh ich weiter meiner Wege, gesäumt von der Nacht in die Ferne. Schweig mich an, mit bleichem Gesicht, wo er hingeht, wo ich hingehe, wissen wir nicht.